herzlich willkommen zu dem Knackpunkt. Heute mal live aus Neo Gladbach. Und wir haben wieder mal mit dabei Ansgar, den Zeichner vom Krakel-Comic, Marek, den anderen Magier Papenburgs und natürlich das alte Pferd Sven und mich, Christian, aber ich brauche ja keine Vorstellung. Und natürlich das alte Pferd. Das alte Pferd. Ja, ja, wie geht's euch? Arschgaul. Und weg ist er. Was geht? Oh Gott, Sven hat so einen Hals, er hat keinen mehr. Vorsicht, Vorsicht, heute ist seine Nerven ein bisschen gespannt. Ja, das ist, glaube ich, bei allen von uns. War das laut? Da geht's. Ja, das war okay. Also, vor allem, ich habe gerade ein Echo bei dem gehört. Ich bin ziemlich entspannt. Okay, cool. Hi. Ich brauche Hilfe zur Entspannung. Und meine Hilfe ist... 1. Yes! Tyskir. Ich hätte 3 gesagt. Ja. Das wäre nicht Tyskir, also bleibe ich bei 1. Mhm. Hast du eigentlich auch noch Variationen oder ist 1 bis 6 immer das gleiche Bier bei dir? Und du wirst nee, ich habe Tyskir, Warsteiner, Hasseröder, Tyskir, Grafenstein, Dosmas. Mhm, okay. Ich habe, das hat ein guter Freund von mir selber gemacht, ein gewisser... Ja, wenn ich ihn jetzt Jacques Depot nenne, ist das, glaube ich, das geht, glaube ich, in Ordnung. Das ist ein Schnaps, Kiwi und Stachelbeere. Kiwi und Stachelbeere. Eigentlich nicht verkehrt. Eigentlich nicht. Für mich kommt das... Es hat auch eine leicht interessante Farbe. Man sieht es jetzt nicht wegen der orangenen Wand hinten. Es ist hat so einen ganz leichten Grünstrich, wie so ein bisschen abgestandenes Regenwasser. Du musst es im Licht des Fensters halten. Dann ist es nicht orange. Ah. Also schön brackiges Wasser. Und bei euch zwei? Gutes Wasser. Ja, Ich habe hier ein Glas, ich habe einen Strohhalm und ich habe einen Likör. Und ich habe Milch. Und er hat keine Zeit. Das ist richtig. Gutes Wasser, Medium. Ich lebe gesund. Ja, ich glaube, das Problem ist eher, dass bei dir die Hitze anschlägt. Es werden nicht lachen beim Trinken. Prost! Ja, ich trinke aus einer Flasche. Weil Flasche gut. Auch an alle da draußen, die gerade eventuell noch ein Bier mit uns trinken. Gerne hätte ich noch Eiswürfel, aber da hat mein Cousin schon zugeschlagen. Curse you! Ja, ich habe ins Eisfach geguckt und gemerkt, dass das noch leicht wackelig ist. Hätte so heißes Wasser reinpacken sollen. Ich setze direkt mal ein. Wie war denn die Woche, die Herren? Auch so regnerisch. Relativ ereignislos wie beim Rest von uns. Ja. Boah, das wird echt... Ich habe geguckt, nichts Besonderes passiert. Nicht mal nur die E3. Und ich glaube, das wird das Einzige, worüber wir reden werden. Selbst die war nicht so besonders. Ja, das stimmt wohl. Eigentlich. Ja, auch nur ganz, ganz gezielte Sachen dazu angesehen. Ich habe mich auch nicht mit beschäftigt. Ich treibe mich ja natürlich für den Podcast mittlerweile ein bisschen mehr auf Twitter rum. Und ich habe mehrfach echt so dieses im Vorfeld so gelesen von wegen, E3 wird dieses Jahr voll langweilig. Boah, da wird doch kaum gar nichts Neues gezeigt. Na gut, es gab ja schon ein paar schöne Sachen. Weißt du, ich fand da nur diesen Umschwung so geil. So ein Tag, ich weiß nicht, wer hatte nochmal die erste Pressekonferenz? War das Sony? Oder nee, Bethesda waren ja die ersten hier. Nachdem dann die ihre PK hatten, war das echt so dieses, boah, wer vorher meinte, die wird voll langweilig, ey, da sollte sich ein anderes Hobby suchen. Boah, ist doch voll geil, was die gezeigt haben. So, dann guckst du dir so die Liste durch, was die eigentlich effektiv gezeigt haben und irgendwie so zweieinhalb neue Sachen. Weißt du, was mich so irgendwie ganz am meisten schockiert hat, wie viele Open-World-Zombie-Shooter wir haben? Ja, fang an. Ich müsste eine Liste raussuchen. Aber Minecraft? Haben wir den Sättigungspunkt noch nicht erreicht? Haben wir den Sättigungspunkt noch nicht erreicht oder was ist los? Haben wir noch nicht erreicht? Den was? Sättigungspunkt, was dieses Spiel angeht oder dieses Genre anscheinend angeht. Haben die es noch nicht kapiert, beziehungsweise, keine Ahnung, aber es gab so viele. Das Genre will einfach nicht sterben, so als ob es Untote oder so wären. Ja. Wobei, wenn wir da jetzt mal einfach mal durchgehen, also wenn... Ich weiß nicht, wie schnell wir das Thema abhandeln sollen, weil ich sag mal, es wurde eigentlich in Medien, Pressen, bla etc. Eigentlich schon genug darüber geredet. Das Tolle ist, ich habe nichts mitbekommen. Ich bin fern geblieben. Ja, weil ich dachte, ihr redet ja drüber. Jemals Prey gespielt? Nee. Die Demo damals fand ich ganz nett. Aber das Spiel hat sich mir damals nicht gekauft. Finde ich super. Prey ist ja eins von diesen Spielen, die die ja im Grunde dadurch gescheitert sind, dass es Singleplayer-Games waren. Die waren ganz schnell in der Pyramide gelandet. War aber ansonsten eigentlich ein richtig guter Shooter. Ich glaube, ich habe mitbekommen bloß, dass Prey irgendwie bei Extra Credits, nicht Extra Credits, bei Lordy Girl Run Checkpoint habe ich das, glaube ich, gesehen, haben die nicht darüber geredet. Weil da war es dieses, ja, die machen ein Prey 2, viel später. Und es hat fast nichts mehr mit dem anderen zu tun. Ja. Und es soll irgendwie komplett anders als Prey sein. Deswegen gibt es ja auch keinen Grund, sich da zu hypen. Solange man nicht weiß, ob das Spiel das an für sich gut wird. Das ist so herrlich, Marek! Ah, jetzt sehe ich es gerade. Schon wieder? Die Kamera sucht sich die perfekten Momente aus. Ja, ich suche schon mal das Snipping-Tool. Mein Gesicht der Woche. Ich suche schon mal das Snipping-Tool, Sekunde. Wir haben also ein neues Thumbnail, okay? Ja. Ich glaube, Knackpunkt wird ein bisschen irreführend sein, wenn später nur noch alle Videos auf Thumbnails von mir bestehen, Leute, die mir wissen, worüber wir eigentlich reden. Ja, das ist doch dieser Kerl, der Klaus Knackpunkt. Okay. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe auf. Die Sache ist einfach, da ist nicht gerade sehr viel, also in meinen Augen bei Bethesda zumindest, was das angeht, nicht sehr viel. Ich habe gerade nochmal rausgegraben, Days Gone hat mit Zombies zu tun, State of Decay 2 wieder Zombies, Dead of Rising 4 wieder Zombies und das sind ja alles auch so Open-World-thematische Spiele, also fühlt sich doch einheitsbreiig an langsam. Hey, dafür kommt ja anderer Kram, aber... Leute kaufen's, also muss es gut sein, oder? Das ist doch der freie Marktwirtschaft. Ja. Wenn es zu viel wäre, dann würde es ja runtergehen. Es ist gut, denn es hat Zombies. Was haben wir noch für ein beliebtes Thema? Hacken und Androiden. Da haben wir einmal Deus Ex, ne, den neuen. Watch Dogs 2 hat mit Hacken zu tun. Und Detroit, das wird zumindest mal was halbwegs Neues. Sieht sich aber auch wieder tierisch ähnlich in anderen Games. Was ist Detroit? Das würde ich auch als nächstes gerade fragen. Weil ich im Kopf sehe ich sofort Robocop. Die Stadt so kaputt, wie dort ist. Oder wie sie jetzt ist. Hm. Nicht? So, also ich weiß nicht genau, was das, ich habe die E3 ja nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, welche Spiele raus sind und mir nur die mich persönlich interessieren, angesehen. Aber Detroit hat den Untertitel bekommen, Human, hat halt auch mit Androiden zu tun, ein fiktives Zukunftsszenario aller, sie fangen an, menschliche Gefühle zu entwickeln und Menschen kriegen Panik und etc. Hab ich zumindest so das Gefühl, wie ich es ansehe. Ich guck mal gerade durch, von wem war das denn nochmal jetzt? Sony. Ich meine, okay. Wahrscheinlich gerade Sony hier nicht offen. Das ist eigentlich ein interessantes Thema und das könnte vielleicht sein, dass sie versuchen, dort ein bisschen reinzugreifen, weil das ist ja auch die Hauptessenz von Ghost in the Shell und der Film soll ja kommen. Ja, aber dasselbe hast du ja auch langsam halt mit der Thematik in Deus Ex, Leute, die sich immer mehr mechanisieren. Mhm. Das ist ja auch wieder so eine Menschheit ekelt sich davor, / begrüßt es und Leute zoffen sich. Das Einzige, was nicht zum Thema Androiden, aber halt auch das Thema Hightech und Hacken zu tun hat, was ja in Deus Ex und anscheinend auch in Detroit vorkommt, ist ja Watch Dogs mit mehr Hacken und eine sehr seltsame Story wieder mal. Mehr Dogs und weniger Watch. Ich meine, ist es nicht schlimm? Das Spiel ist doch ziemlich gescheitert, der erste Teil, oder? Watch Dogs? Ja, es war halt ich konnte nicht sagen, Skandals vorher. Es war aber nicht gut. War das irgendwie so, ja, alle haben mal reingeguckt, aber es hat halt nicht so diese Langlebigkeit gehabt. Das war so wie vieles heutzutage, weißt du, es kommt mal, top, ist mal für 2 Wochen oder so mal aktuell und danach redet da kein Schwanz mehr drüber. Ja, aber ich könnte sagen, Watch Dogs hat dieselbe Art von Erfolg gehabt wie zum Beispiel Batman vs. Superman. Der Film war nicht gut, aber haben sich trotzdem sehr viele angesehen. Ergo ist da genug Geld geflossen. Ja, aber es ist doch, da war der ganze Kram mit Problem oder sonst was, dann mit der Engine und den Shit, mit den E3-Einstellungen, dann... Da haben sie sich ja bloß die PC-Sparte damit verscherzt. Dann der Preis war super schnell runter. Mhm. Also ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht verfolgt. Und es hat schnell einen Zombie-Mod bekommen. Oder ein Zombie-DLC, oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das hat, meine ich, ein Zombie-DLC bekommen. Irgendwie Cyber-Zombies oder sonst was. Wo, also, wir versuchen es zu retten. Ach, schmeiß Zombies rein. Ja, Tatsache. Ja, deshalb. Ich meine, das Einzige, was wirklich an für sich neu war, ist der ganze Kram, der sich hier Richtung jetzt VR ja bewegt. Weil jetzt fangen ja alle anderen an, großen Firmen und Publisher zu merken, okay, wir müssen Richtung VR was machen, damit wir nicht auf der Schiene liegen bleiben. Und naja, Bethesda hat Fallout 4 für VR, eine Fallout 4-Version für VR angekündigt. Keine Ahnung, ob das wirklich ein Durchbruch für VR sein wird. Ja, aber das ist wenigstens mal ein Pip-Boy, der alles macht. Werden, was ich auch seltsam finde. Weil ich meine, ansonsten war es das, glaube ich, so in die Richtung, oder? Also, das sind die großen Titel gewesen. Ich meine, okay, es kommen mehrere Star Wars-Kleinkram-Geschichten, aber die kapitulieren weniger darauf, dass sie irgendwas, was es gibt, auf VR ummünzen, sondern dass sie halt VR als Medium nehmen und da irgendwas drin machen. Was ich cool fand, ist, es kommt ein Star Trek-Spiel, sowas wie Bridge Commander quasi ein bisschen, wo du kooperativ mehrere Leute bedienen ein Schiff spielen. Warp, ne? Geschwindigkeit. Jeder hat seine Station. Und das ist auch nicht neu, aber das ist halt auch, dass es sowas für VR gibt, ist an für sich neu. Weil es gibt da müsste ich mal kurz raussuchen, wie das hieß. Das hatte ich damals schon irgendwann mal gefunden. Das ist auch ein Spiel, bei dem jeder auch einen eigenen Posten eines Schiffs bemannt, aber jeder an seinem eigenen PC und das lohnt sich halt richtig schön für eine LAN-Party oder so. Alle treffen sich zusammen in einen Raum, stellen die Geräte sich auf und bemannen jeweils eine Station des Schiffes. Das hat keinen Online-Play oder so. Das ist wirklich dazu gedacht gewesen, dass Leute sich zusammenhocken und zusammen halt in einem Raum sitzen und ein Schiff steuern. Ja, aber komm, wenn es LAN ist, dann ist es Hamachi. Naja, wenn man es so machen will, klar, kann man machen. Ich finde das aber schon ziemlich cool, halt, dass man sich zusammen halt trifft und quasi vielleicht auch irgendwie ein bisschen eine Art Brücke organisiert. Ne? Captain Zentral hinsetzen, da drüben kommt Engineering hin, da drüben kommt der Waffenoffizier hin und so weiter. Ich meine, guck mal, würde ich jetzt Ansgar etwas tiefer, Sven etwas tiefer, ein bisschen Artwork drüber, dass es wie eine Brücke oder so sein soll, dann wären wir doch auch schon. Aber der Effekt ist halt nicht derselbe. Das Schöne bei nichts dem Neues aus dem Maschinenraum. Captain! Turbine, linke Turbine ist ausgefallen. Ja. Aber genauso ein Game kommt ja jetzt mit Star Trek für VR und das ist wiederum ja cool, weil da hast du ja dann diese Erfahrung, dass du mittendrin dabei bist. Ist ja auch ziemlich cool. Schilde sind ausgefallen. Oh! Kann nichts machen. Ja, alle müssen natürlich darin geübt sein, möglichst theatralisch vom Stuhl zu fallen. Ja. Deswegen ist das schon lebensgefährlich. Aber also ihr seid cool, weil VR. Ja, ich bin VR noch nicht so ganz überzeugt, weil der Einstiegspreis ist viel zu hoch. Ja, aber wenn die erstmal anfangen, da vielleicht was für zu machen, das ein bisschen populärer wird, dann reglementiert sich das ja schon mit der Zeit. Und erstmal muss es ja was zum Spielen für VR geben, damit Leute das Gefühl haben, dass es sich lohnt, eine Brille zu kaufen. Ja, so müssen die Rechner dann auch noch bei den Leuten geben, die das dann spielen können auf genug Frames. Oh, es gibt solche Enthusiasten. Das sind die Leute, die nachher dieses Spiel ausprobieren und dann die Werbetrommel dafür andrehen und dann kaufen die Leute, die noch damit so gehagert haben, nach. Oder VR wird bis dahin noch erschwinglicher. Beides vielleicht, noch besser. Letzteres hofft man natürlich. Apropos kaufen, sehr. Blitzrunde. Legend of Zelda, Breath of the Wild, ja oder nein? Nein. Nein. Ja. Ja. Wir haben gespaltene Lager. Tja. Und das... Passiert. Ich finde schön, dass das farblich sortiert ist. Marek, wenn du denkst, dass die anderen beiden mit den grünen Hintergründen... Und roten Klamotten. Ist kein Muskel. Mann, schau dir mein Gesicht an. Stoneface. Stone Cold Marek. Ich überleg grad, mein Getränk ist dabei nicht mal kalt. Was wurde noch? Neuer Gameplay-Trailer von Ghost Recon Wildlands wurde noch gezeigt. Noch mehr von South Park. Neuer Trailer jetzt. Neues South Park ist cool. Wann kommt das raus? Warte mal, hups, falsch. Sekunde. 6. Dezember. Also halt Winter Sale. Na, da garantiert noch nicht. Spring Sale. Aber wo wir bei Sale sind. Kojima. Oh Gott. Oh ja. Hast du gerade gesagt, obwohl wir bei Single sind? Nein, wo wir bei Sale sind. Von den alten Spielen, von den neuen Spielen zu den etwas älteren. Sale! Da, da, da, da, da. So, weil bald ist ja Steam Sale dran. Wenn das Video rauskommt, vielleicht auch schon. Nächste Woche. Und jetzt ist schon der GOG-Sale. Der ist schon seit einer Woche. Worauf hofft ihr? Oder was denkt ihr, was wird auf jeden Fall günstiger? Ich hoffe arg einen guten Satz, jetzt wo es sich vielleicht was so weggefressen hat. Glaube ich nicht. Nicht so lange das noch in Entwicklung ist. Nicht günstiger, als es schon vorher war. Was war der krasseste? Irgendwie 20% oder so? 33% ist relativ früh. Ja, es war irgendwie immer 18 irgendwas. Ja, trotzdem ist mir immer noch zu teuer. Sorry. Das ist so... Ich hab so bei Ark so das Gefühl, das ist wieder so dieses, auf dem Papier hört sich alles so toll an, aber je länger ich das dann spiele, desto mehr denke ich mir so, oh Gott. Oder wisst ihr, wie heißt das Spiel, was so Hunger Games-artig ist, mit Ark auch kombiniert so? Also, so Open World, man muss sich gegenseitig killen in einem Dschungelumgebung und mehr Equipment droppt mit Airdrops. Also du meinst jetzt auch das Spiel von Ark, oder was? Nee. Oder wie war das? The Culling. Nee, oder? Ja. Habe ich gerade gesagt, ja. Ja. Es gab auch von Ark jetzt seit einer Weile so einen kleinen Free-to-Play-Anteil, wo glaube ich, nur die Kampfmechaniken quasi arena-technik-mäßig spielen kannst. Aber nee, ich meinte schon das The Culling. Was, ist das irgendwie eigentlich schon raus oder was kostet das? Ja, das ist schon raus. Das kostete 18,99, glaube ich. Müsste ich mich aber kurz in Steam einloggen, um mal zu gucken. Ah, musst du nicht. Aber wenn das halt günstiger wird, das wäre was ich auch überraschen würde. Auch wenn ich habe irgendwie nur so ein, zwei Videos dazu gesehen. Es sah cool aus, aber die meinen, sobald du eine Pistole hast, hast du gewonnen. Tja, aber so viel Kugeln hast du dann wahrscheinlich nicht, ne? Ja, Revolver. Ich sehe gerade, in meiner Backup-Aufnahme in Audacity hat schon nach 34 Sekunden einfach aufgehört aufzunehmen. Weil du vielleicht einen Shortcut-Key gedrückt hast, du Nabe. Yeah. Was für Shortcut-Keys? Was für ein Shortcut-Key soll ich denn gedrückt haben, bitte? Wenn ich die Hände nicht mal an der Tastatur habe. Alt F4, was weiß ich. Leertaste. Ist doch egal. Dann bete jetzt darum, dass diese Aufnahme gut läuft und ich? Das ist Christians Problem dann, hab ich nichts mit zu tun. Also, falls ihr den Ansgar nicht hören könnt, er hat gerade gesagt, dass er selber schuld ist, wenn die Aufnahme nicht funktioniert. Gut, jedenfalls The Culling 1499. Seltsame Hintergrundgeräusche aus der zweiten. Also ich erwarte eigentlich nichts momentan im Sale, also nichts, was mich anspricht. Was mich ein bisschen freut, ist, auch wenn es echt viel zu spät ist, die neue Skyrim-Version, die sie jetzt einfach mal für alle rausbringen, die es schon haben, also umsonst in den Arsch geschoben. Also ich bin froh, dass ich alle DLCs besitze und damit das gratis bekomme. Was ist das? Aber, Skyrim 3D? Ehrlich? Ja, ich freue mich, dass ich es bekomme. Ich hoffe. Die neue Version für. Warte, ich hoffe nur, dass die mit den Mods kompatibel ist. Ansonsten wird es der größte Reinfall der Weltgeschichte. Wenn das Ding nicht mit kompatibel mit den alten Mods ist. Glaub mir, dann nehmen die Dinger und schmeißen das Ding vor die Tür. Und ein schlimmerer Reinfall als Mods für bezahlen? Ein ähnlich großer. Solange sie den Leuten nicht wegnehmen, dass sie auch die alte Version weiterspielen können, dann können sie ja damit machen, was sie wollen. Aber ansonsten wäre das sehr dreckig. Einfach so, ja, alle bekommen jetzt zwangsweise das Neue, das Alte, das nehmen wir dann mal raus. Habt ihr Pech gehabt. So wie wir das sehen. Ein bisschen angeblich auf Fallout 4 aufgehübscht. So. Aber eigentlich das, was sie nur gezeigt haben, war eigentlich nur, wir haben ein bisschen Licht und Schatten verbessert. Was sie gemacht haben, ehrlich, ich hab fast das Gefühl, dass sie quasi die richtig guten Mods sich fest einverleibt haben. Ich muss mal gucken. Ich meine, es ist was Nettes. Ja, ich denke schon, dass sie das selber gemacht haben. Ja, es ist nur, wer zum Teufel will das haben? Die Leute, die wirklich das Bedürfnis haben, ein hübscheres Skyrim zu haben, haben das längst. Es gibt so viele Mods, die alles Mögliche aufhüpfen können in dem Spiel, dass es wahrscheinlich immer noch hübscher sein wird als dieses neue Skyrim. Die Konsolenspieler? Leute, die, sag ich mal, Mods die Konsolenspieler sind die einzigen, die sich darüber freuen können. Ja. Ja, aber ich glaube, die müssten tatsächlich das Spiel neu kaufen für ihre neuen Konsolen. Gut, ich habe jetzt natürlich nur nach PC geguckt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt für die Konsolen auch jetzt gilt. Beziehungsweise ich habe es primär dafür recherchiert. Voraussetzung, also es hieß nur, jeder soll es bekommen, der entweder die Legendary Edition besitzt oder halt alle DLCs besitzt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Legendary Edition jetzt für Konsole überhaupt verkauft wurde. Ich weiß es nicht, da ich das nicht auf Konsole besitze, aber naja. Aber alle DLCs ist möglich. Ist auch relativ irrelevant, weil halt das bringt jetzt kompletten Mod-Support jetzt auch für die Konsolen demnächst. Also. Oh. Ich würde kompletten Mod-Support vielleicht in Anführungszeichen setzen. Es bringt Mod-Support. Nochmal zu dem Thema zurück. Steam Sale, in welches Spiel hofft ihr? Also mir wäre ehrlich gesagt lieb, wenn Necropolis dabei wäre. Diese Low-Poly, Roguelike, Dark Souls-artige. Aber das Game ist, glaube ich, noch gar nicht raus, oder? Oder meinst du nicht Salt and... Nee, Salt and Sanctuary war dieses für PS4, oder? 2D-mäßige, ja. Necropolis ist so ein 3D-Low-Poly-Roguelike irgendwie, dass du halt auch mit bis zu 4 Spielern Koop-mäßig spielen kannst. Alter, ich sehe jetzt gerade mal wieder, wie viel Ark eigentlich kostet, ey. Oh Gott, ich hab's irgendwie wie viel denn? In Erinnerung. 27,99 kostete das? Ja, aber das war irgendwie das letzte halbe Jahr dauerhaft auf -33%, deswegen das ist ja nur jedes Mal, wenn es im Sale oder günstiger ist, ist es immer 18 irgendwas. Also Necropolis kommt nächsten Monat erst raus, deswegen rate ich mal nicht, dass es im Sale sein wird. Ich weiß nicht, ich war schon mal. Meine andere Hoffnung ist RPG Maker MV, weil ich möchte gerne wieder ein bisschen basteln. Wobei die da den Scheiß gemacht haben, dass die ja alles bisschen extra automatisch ein kostenpflichtiges DLC ist. Das heißt, mehr als 4 Monster sind ein DLC, mehr als 4 Waffen sind ein DLC. Also ist es jetzt EA. Alles ist ein DLC. Es gibt ja so viele Spiele, über die man sich eigentlich freuen könnte, wenn die günstig wären. Also keine Ahnung. Ich benutze meine Wishlist mittlerweile ja nicht einfach nur, um Spiele im Auge zu behalten. Oder und ich habe 113 Einträge darauf. Oder ich hoffe jetzt auch, dass sie vielleicht wieder so ein paar kleine Gratis-Sachen machen, wie Games oder Tickets oder so. Das ist halt auch so. Weil das letzte war, glaube ich, ein bisschen enttäuschend. Da war es ja los, dieses Click-Game, oder? Gab es da überhaupt was? Also, nö, das war halt nur rumklicken und sich über eine Badge freuen. Ja. Und ich glaube, irgendwie ein paar Gems oder so dafür, halt ein paar Karten. Ich hätte lieber gerne, dass sie wieder so ein paar dieser kleinen Sachen machen. Weil für Warframe, was weiß ich, ein Mantel oder so ist doch was Schönes. Das Bio-Knights, ein Helmchen. Auf meiner Liste. Hatten sie letztes Jahr noch diese Votings, die man immer irgendwie 2-3 Mal am Tag machen konnte? Nee, das war raus. Das war ja das Doofe. Ich glaube, das hatten sie das erste Mal dann rausgelassen. Ja. Was richtig, richtig scheiße war. Aber das hat wenigstens die Leute in irgendeiner Form mal dazu gebracht, mal, hey, mein, doch vielleicht mal nachgucken. So. Ja. Hey, ich will mir vielleicht doch nichts kaufen, aber man kann ja wenigstens es, mal gucken. Es war ja jetzt dann dieses, dass alle Sales von Anfang an drin waren. Gerade abgeschaltet. Marek, Christian, eure Kameras sind abgeschaltet gerade. Ich sehe die nicht mehr. Die laufen bei mir eigentlich noch. Die laufen. Marek's läuft nicht. Ich sehe okay. Ja, na doch, doch, doch. Läuft nicht so, wie sie soll. Also bei mir hattet ihr euch gerade abgestaltet und ihr wurdet wieder als Avatar angezeigt. Also ich weiß nicht, was da los ist. Deine Sicht ist egal, meine Sicht ist das Wichtige. Technical Difficulties, aber da bügeln wir so durch. Da nehmen wir keine Rücksicht drauf. Na, du bist auch ein bisschen was Luxus für den Listener machen. Aber, okay, gut. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hau raus. Nee, aber bloß so Hoffnung ist halt, ja. Wieder die ein bisschen zurückgehen zu dem, wie sie vorher den Standard hatten. Das halt was Besonderes ist. Sie sollten halt irgendwas machen, was halt nicht einfach nur einen bleibenden Effekt auf deinem Profil hinterlässt, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen mehr einbringt. Sei es irgendwelche Extras für Spielchen oder so, ja, das wäre schon schöner. Ja, oder halt ab einem gewissen Grad oder so tatsächlich auch kleine Games gratis oder so, weil da sind ein paar, die einfach, die kosten eh bloß 10, 20 Cent oder sonst was. Wenn Valve einfach sagen würde, okay, wir kaufen halt für jeden, der das haben will, das Game jetzt, und ihr kriegt irgendwie 10 Cent pro Spieler, hey, ihr habt genug Games, wir haben irgendwie eine Werbung, ist doch gut. Ah, aber warten, irgendwas müssen sie sich hier überlegen, sonst wäre es ja... Und sobald Half-Life 3 rauskommt, kriegt ihr eine Ausgabe. Ja, ganz bestimmt. Oh cool, ich lese gerade, Fallout Shelter kommt auch für den PC jetzt. Och, warum? Ich fand, es war ein nettes Spiel für Kleines, aber es ist, nach kurzer Zeit hatte, ich weiß nicht, wie, hat sich da mittlerweile was getan, weil ich hatte nach kurzer Zeit einfach so die Instant-Win-Kombo gefunden, dass es kein Spaß war. Es wird ein Update geben, 1.6, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schon auf dem Handy verfügbar ist, aber... Sie entwickeln dran weiter, dass da mehr Gameplay reinkommt. So, weil... Nicht ganz so, schon verlassen, das Spiel. Mein Punkt war, schwangere Frauen. Den ganzen Vault nur schwangere Frauen, weil die vor den Problemen einfach weglaufen und die sich dann erledigt haben. Fertig. Fett? Ja, das war's. Als ich das rausgefunden habe, Instant Win. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leute, wir haben immer noch diese Kooperation mit den Feministinnen. Ihr habt gerade in einem Satz schwangere Frauen und dieses nicht Fett? Dünne Wort genannt. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir sind bloß verlegt auf der Lesben-Treffseite. Haut, wie sie gerade getriggert sind. Lesben müssen nicht unbedingt Feministinnen sein. Das sind zwei Gruppen, die unabhängig voneinander sind, die natürlich eine Überschneidungsfläche haben, aber nicht eins das gleiche sind. Nein. Verdammt, jetzt habe ich auch alle beleidigt. Ja! Zu spät. Zu spät. So. Oh, ein Titel, auf den ich mich noch freue. For Honor. Da freue ich mich noch richtig drauf. Ja, das könnte auch ein Spiel sein, das viel Spaß machen wird. Was das? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ansehen, ohne direkt mich erinnert zu fühlen an Vikings vs. Knights vs. Ninjas. Es ist aber kein Shooter, sondern es ist ja ein tatsächliches Kampfspiel. Also, mehr als nur Maus draufklicken. Stell es dir wie ein anderes Chivalry auf größerer Kampfbasis vor. Also wirklich so komplette Armeen irgendwie gegeneinander und du bist ein einzelner Typ dann in der Armee. Es gibt halt Ritterfraktion, Samurai-Fraktion und Wikinger-Fraktion. Und es soll halt, es war halt, ich weiß nicht, also in der ersten Entwicklung hatten die irgendwie mal, oder in den ersten Interviews hatten die irgendwie mal gesagt, so Large-Scale-Multiplayer-Combat, also da sollen schon deutlich mehr als irgendwie so 10 gegen 10 oder so irgendwie Multiplayer-Titel stattfinden. Es wird wahrscheinlich ein bisschen das Gefühl vermitteln, wie so, Gott, wie hießen die nochmal? Diese Dynasty Warriors-Spiele, meine ich, wo du halt auch ein super Charakter bist und diese ganzen armen Soldaten so vermöbeln kannst. Weil ich hab schon einen Spielbericht gelesen zu For Honor und das hat genau das gemacht. Es gibt diese einfachen, so ein HP-Soldaten, die du mit einfachen Attacken besiegen kannst, die du aber auch nicht anvisieren kannst. Du kannst nicht gezielt gegen sie kämpfen. Du musst schon aufpassen, wie du dich hinstellst. Und dann gibt es diese besonderen Charaktere, die du dann fokussieren kannst und mit denen du dann doch dir tatsächlich diese Schwertkämpfe leistest. Ja, richtig, weil da gibt es nämlich mehr, also wie soll ich das sagen, du kannst halt, während du kämpfst, musst du sowohl beim Blocken als auch beim Angriff halt einstellen, beziehungsweise dich so positionieren, dass du, also du kannst den Angriffswinkel selber bestimmen und den Blockwinkel musst du selber bestimmen. Also drei Richtungen gibt es zum Angreifen und drei Richtungen gibt es zum Verteidigen. Deswegen kannst du von unten links, unten rechts, oben rechts, unten links, komplett gerade runter, wie auch immer, kannst du halt aussuchen. Und dasselbe funktioniert auch halt zurück in die Blockrichtung. Und das haben die nicht in VR dann gesagt, dann auch noch? Noch nicht. So wie das Game sich spielt, glaube ich nicht, dass es die beste VR-Erfahrung wäre. Es ist auf jeden Fall deutlich, kompliziert ist das falsche Wort, wenn viel auf dem Bildschirm los ist. Es ist schnell und viel auf dem Bildschirm. Clusterfuck. Ja, das sind genau die Sachen, die sich für VR nicht so easy eignen. Ach, oder das meiste haben sie doch geschafft, drumherum zu arbeiten. Ja, drumherum zu arbeiten, indem man Details weglässt, auf die man nicht achtet. Bei einem schnellen Spiel auf Sachen nicht achten ist halt, naja. Gegeben. Ja, aber okay, das muss ich jetzt hier nicht weiter ansprechen. Es gibt ja natürlich dann den Gewinner der E3, da muss man ja nur kurz Battlefield in den Raum werfen, fertig, aus Ende, Punkt, abgehakt. Wobei ich abwarte, bis das Spiel da ist. Ich lasse mich nicht mehr von sowas hypen, das ist zu, man kann viel zu leicht auf die Nase Teil fallen. Teil 4 hat da einfach zu krass einen Einschnitt gehabt. Ja. Da ist man einfach zu abgefuckt gewesen. Wenn du irgendwie selbst 3 Monate nach Release einfach immer noch so vom Server gekickt wirst, weil das Spiel abstürzt, wegen irgendwas, was angeblich schon vor 2-3 Patches oder so irgendwie raus sein sollte, dann, ja. Habt ihr Hoffnung für den Steam-Sale, so wird es vielleicht was Gutes werden oder eher das Gleiche wie sonst auch immer? Ich habe ein bisschen Hoffnung. Ich habe im Moment kaum was ich irgendwie jetzt gerade spontan kaufen wollen würde. So alles, was halt jetzt... Also meine Hoffnung ist, dass sie was mehr machen als bloß, ihr habt jetzt hier 50 Games, die alle auf Sale sind, das ist es. Und ihr habt hier dieses scheiß Click-Game. Also es wär mal schön, wenn sie wieder das machen, aber die letzten Sales haben halt bewiesen, dass es immer weniger zu interaktiv mit dem Spieler sein aufhalt. Der Spieler muss eigentlich nur da sein, um irgendwelche kleinen, nicht wichtigen Boni abzustauben. Hier ist gerade hier ein Link aufgefallen auf der Bierflasche und ich möchte wissen, was das ist. TalkingAlcohol.com. Okay. Ich rate, es ist eine Seite, die irgendwie ja über die Gefahren von Alkohol redet, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es vielleicht was anderes ist. Es ist eine modifizierte Version von dieser Talking Tom Katze, die besoffen ist und alle lustigen Sachen sabbelt und deswegen zeigt, warum es schlecht ist, sich total zu besaufen. So, Stimmt. Ja, die Xbox-Konferenz. Oh, Jesus. Haben die sich entschieden, die umzubenennen? Jesus. Nee, es kommt jetzt aber die es kommen zwei neue Xbox. Die Slim-Version ist jetzt ja offiziell angekündigt worden. Es kommt eine deutlich sparsamere und von der Größe reduzierte Version der jetzigen Xbox, die nur kleinere Upgrades bekommt. Die Xbox One S, 40% genau. Kleiner, soll mit 2 Terabyte kommen und $299 kosten. Können wir die Xbox nennen? Und die kann auch schon 4K, was das Darstellen von den Multimedien-Sachen angeht. Also wenn du Netflix-App benutzt, kannst du damit auch 4K gucken und andere Sachen. Und eventuell auch mit einigen Spielen, aber unwahrscheinlich. Dann kommt Projekt Scorpio. Das ist dann die dicke neue Konsole, die als die schnellste Konsole der Welt angepriesen wird. Scorpio! Von den reinen Rohdaten kann das auch gut sein, aber das muss ja nichts heißen. Die PS4, okay. Die PS3 war ja auch krass, was die Rohdaten angeht, und man sieht ja, wie viel das gebracht hat. Leute, lernt doch endlich. Konsolen verkaufen sich nicht durch Tech-Daten, sie verkaufen sich durch Spiele. Nee, das ist ja jetzt gerade die große Befürchtung, die Konsolenhersteller jetzt haben, ist ja, verdammt, unsere Konsole ist jetzt schon so beschissen, dass sie nicht bis zum Ende ihrer durchschnittlichen 8 Jahre, die eine Konsolengeneration haben sollte, wahrscheinlich nicht durchhält. Und nicht mal im Ansatz, weil wir gerade so auf einem krassen Sprung sind wieder. Und also das schaffen die Konsolen gerade nicht. Grafiktechnik geht gerade einfach zu flott und die Konsolen für den Preis halten da einfach nicht mit. Deswegen ja dieses zwischenzeitliche Upgrade. Ich meine, okay, kann man ja ruhig machen. Vor allem, wenn sie vorhaben, VR auf die Konsole zu bringen, dann brauchen sie das definitiv. Ja. Hatten wir ja schon öfter als Thema VR und wie ich starte bleibe. Ja, natürlich, die Konsolen, die kriegen die Scheiße nicht hin. Weil du brauchst doppelt so viele Frames. Weil ein Auge, anderes Auge. Ja, nicht zwangsläufig doppelte. Es gibt ja diese sparsamen Tricks, über die wir vorhin geredet haben. Ja. Man lässt hier Details aus, man macht da die Auflösung runter, wo der Spieler weniger hinguckt am Rande und so. Ne? Da gibt es jede Menge Tricks, um das effizienter zu machen. Ja, aber das machen die seit Ewigkeiten schon und verkacken trotzdem manchmal in den Dingern. VR bei der PS4 soll ja auch auf der alten Konsole funktionieren, wenn ich mich nicht irre. Es wird nun nicht ganz so geil aussehen, aber es funktioniert ja jetzt schon. Ich verkaufe die Aussagen von denen gar nichts. Das ist so wie die Aussagen. Ja, natürlich kannst du mit einem Gramm das Spiel hier spielen. Ja, es ruckelt nur ein bisschen, aber es läuft. Willst du vielleicht mal auf die letzten großen Konferenzen gehen und gucken, wie die Leute sich da über das vorher gefreut haben, weil das funktioniert? Da gibt's nichts auszusagen, da gibt's schon Fakten. Aber haben die Games damit auch nur im Ansatz grafiktechnisch das hingelegt, was sie jetzt haben? Oder sind das bloß andere, simplere VR-Games? Die sind garantiert nicht das opulente Grafik-Spielspaß, den du mit irgendwas 60-Dollar-Titel heute hast oder so. Nein, natürlich nicht. Aber sie sehen gut genug aus, dass das VR glaubwürdig ist. Du kannst dich darin, du hast ausreichend Qualität oder das Spiel hat das passende Design, dass du hier diesen Effekt von Immersion hast. Das geht schon. Ich meine, wenn du jemand bist, den das unbedingt wichtig ist, dass das VR super geil aussieht, klar, dann wird das nicht für dich funktionieren, aber für andere Leute funktioniert es halt. Von allem, was ich gesehen habe, ist einfach, es ist, wenn du an zu vielen Ecken sparst, bist du noch nicht ganz sauer. Das ist genauso wie die Leute, die 1990 gesagt haben, oh, 3D generiert in Filmen, wofür brauchen wir noch Effekte für sonst was? Das Computer ist so gut. Und dann guckst du jetzt die an und siehst dir, was für eine Scheiße war das? Die haben jemals gedacht, das war echt? Weil menschliche Augen sind verdammt gut, da zu erkennen, was falsch und schlecht ist und dann wirklich an den Ecken zu sparen. Du nimmst ja bei einigen Sachen dann ja gewollt die Abstriche oder die Abstriche sind für dich nicht so groß, dass die den ganzen Spielspaß versauen, ne? Ich meine, man kann ja auch mit grafisch einfachen Spielen trotzdem Spaß haben, ohne, also jetzt egal ob vorher oder nicht, ne? Ja, aber du hast trotzdem dieses, das Immersive oder sowas, dass es halt gut genug aussieht wie echt und so und dass der Mensch nicht mitkriegt. Nein, Menschen sind zu gut zu merken, dass das nicht ist. Denk dran, das muss nicht realistisch aussehen, wenn du da mittendrin aussiehst. Dann musst du dich nur daran gewöhnen, dass es halt ein passendes Design hat. Dann ist es ja scheißegal, ob das Comic ist oder ob das total realistisch ist. Ne? Sven. Und ich glaube, Sven möchte, dass wir über was anderes reden. Nein, ist okay. Ja, er muss halt 3D-Sachen auch reinbringen, weil das auch genauso wenig gimmickhaft ist wie wir. Was? Ein Stift von... Nein, 3D! Ein Stück von Samuels. Ich meine, mal abgesehen von den neuen Konsolen, die kommen, was sich Xbox ja, beziehungsweise Microsoft sich ja auch erlaubt hat, ist diese große Aussage, dass wir jetzt die Spiele auf PC, also nee, was ich sage nicht PC, auf Windows 10 und Xbox bringen. Ich habe ganz bewusst nicht PC gesagt. Zwei Sachen, die keiner will. Ach. Ach, ah, apropos Windhof. Warte. Windhof, schon wieder? Warte, ich muss was wegwerfen, damit es dramatischer wird. Oh! So, jedenfalls. Windhof. Dramatisch. Nein, Sven, das war... Was willst du mir wieder sagen? Sven, red's aus. Ach, okay. Lass dich nicht unterbrechen. Windows. Warte, ich muss in die Kamera gucken. Und Windows. Wenn du noch einmal, ein einziges Mal dafür sorgst, dass die Hälfte meines Rechners wegen irgendeiner Scheiße, die bei irgendeinem Update von dir passiert ist, wieder abkackt und ich dadurch wieder die Hälfte meiner in einer Woche gesammelten Daten verliere, brennst du. Lange und heiß. Nutzt das Hashtag. Hashtag brennst du. Ohne T. Ja, und zwar der neue Datenträger zum wieder neu installieren. Als ob du aufhörst, Windows zu benutzen. Du bist doch so ein Sklave. Naja, die anderen Optionen sind Linux, wo du keine Ahnung von hast. Und Mac, wo du innerhalb von einem Tag aufregen dich würdest zu Tode und das rausreißt. Ubuntu, Mann. Steam? SteamOS. Hast du gerade das Wort gesagt? Ach, Steam. Herzlich. Geh, SteamOS. Warte mal, geh das so. Herzlich. Weil SteamOS ist ja wenigstens das arbeitet auch daran, dass die Games funktionieren, oder? Das ist richtig. Es gibt hier nur eine tolle Umgebung dafür. Das heißt nicht, dass es dafür funktioniert, zwangsläufig. Ich wollte mich gerade fragen, so funktioniert. Das war natürlich meine nächste Frage gewesen, ob zwangsläufig alles von Steam darauf funktioniert, aber. Nee, das ist ja eine eigene Kategorie, was da klappt. Es gibt eine eigene Kategorie, aber das ist ja eigentlich egal. Das würde theoretisch auf jedem Linux funktionieren, auf dem du die richtigen Grafiktreiber mitbringst und auf denen du Steam installieren kannst. Das geht quasi mit jedem Linux eigentlich. Ja, aber die Sache ist dieses, weil. Normal ist ja das Problem, dass Sachen nicht funktionieren dafür. Ja, nur dass alles schön verpackt ist. Alles ist direkt an einem Ort und schön verpackt und integriert. Ja, ja, mein Punkt ist eher, dass halt die Entwickler deshalb ein kleines bisschen mehr drauf achten, vielleicht, ob das dort läuft oder nicht. Oh, die Entwickler haben da klar geholfen. Die haben bei einigen Sachen halt hier. Ich meine die Spielentwickler, nicht die Linux-Entwickler. Weil halt Steam ist dahinter. Könnten wir ja vielleicht ein bisschen was für Steam OS machen, dann vielleicht kriegen wir es zurück oder vielleicht ist es da eine gute Basis. Also deshalb unter dem Punkt ein bisschen mehr Augenmerk, weil sonst die meisten Spieleentwickler würden wahrscheinlich wegen einfach bloß der Menge von PCs auf dem System sind einfach Scheiß drauf geben auf Linux, oder? Ob das da läuft oder nicht. Es ist heutzutage ja nicht unbedingt so unmöglich, das für beides zu entwickeln. Vorher war das schwer, wenn du wirklich nur allein für Windows entwickelt hast, weil da hast du eigentlich nur für DirectX entwickelt. Und DirectX bedeutet nicht Linux. Also ja. Musstest du parallel mit was anderem entwickeln. Aber ich meine, von vornherein irgendwas Freies entwickelst, es gibt ja mittlerweile genug Möglichkeiten, Vulkan zum Beispiel oder so, dann kannst du das eigentlich ohne Probleme auf beiden machen. Ja, aber wer macht sich die Mühe, wenn keiner spielt auf Linux? Es ist ein Teufelskreis. Und Steam hat es vielleicht endlich mal geschafft, das zu durchbrechen. Ob es wirklich hat, irgendwas also, gemacht, die Zahlen habe ich nicht gesehen. Es gibt einige ist eigentlich ein beschissenes Wort. Es sind wahrscheinlich nicht genug Spiele, aber es sind sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel mehr Spiele als vorher. Ich zum Beispiel habe auf meiner alten Möhre, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war, Shadowrun gespielt. Das läuft unter Linux ohne Probleme zum Beispiel. Fand ich auch super. Ich habe einfach mal geguckt, welche meiner Spiele aus meiner Bibliothek funktionieren und habe die ausprobiert und das ging sogar auf meinem alten Arbeitslappy mit Intel-Grafik. Also wenn die Entwickler von vornherein das richtig anfassen, das ist kein Problem. Die Basis ist ja schon da. Ja, aber die brauchen eine Motivation. Leute, die dann bloß für Linux das kaufen oder so, weil sonst, warum solltest du das? Das ist halt mehr Programmierzeit, die du sonst in verbesserte Spiele setzen könntest. Läuft SteamOS auf Linux? Ja. SteamOS ist Linux. Okay, ja, Entschuldigung, das musste ich gerade nochmal verifizieren, weil hier halt Plus stand und das war sehr, sehr uneindeutig. Ja, ich finde, Linux ist ja irgendwie 1000 Varianten, oder? Solange du darunter halt Steam installiert bekommst und die Grafiktreiber entsprechend funktionieren, kannst du eigentlich alles damit genauso probieren. Oh, gibt's auch ein schönes Bild von einem Pinguin mit einem Ventil aus dem Auge. Das sind immerhin schon mal 21 Steam-Seiten an Spielen. Solange die Entwickler da jetzt mit am Strang reißen und da halt auch für Grafikumgebungen und so weiter arbeiten, die auch unter Linux laufen, dann ist es für sie kein Mehraufwand, das Spiel auf beidem rauszubringen. Also es wird immer einfacher, ob es gemacht wird, keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass SteamOS bei weitem so erfolgreich war, wie die meisten Linux-Jünger es sich erhofft haben, aber ich finde schon, dass es einiges Gutes gebracht hat. Auch ehrlich gesagt jetzt zu meinem Leidwesen dann doch, weil ich dem Steam OS das dann doch ein bisschen mehr gönnen würde. Es sind echt nur Indie- und Nischentitel in irgendeiner Form. Nach Seite 2 in irgendeiner Form verfügbar. Ja, okay. Entschuldigung, hier Borderlands 2. Okay, gut, nehme ich jetzt zurück. Aber Borderlands, Payday 2. Du hast halt nicht sehr viele Titel, die in irgendeiner Form eine größere Masse bewegen könnten. Ja, aber das liegt daran, dass die meisten älteren Titel eben halt nicht portabelfreundlich gemacht sind. Ja, aber neuere sind auch nicht da. Freundlicher machen. Kann man jetzt machen. Ja, kann man, aber macht keiner. Vorher war die Ausrede, warum wir nicht auf was anderem als DirectX entwickeln wollen, ist beschissen, weil DirectX läuft halt besser unter Windows. Wenn wir dann von Windows weggehen, dann müssen wir da Abstriche machen. Gibt's heute nicht mehr. Jetzt nehmen wir einfach Vulkan, und wenn man sich einmal da reingefuchst hat, dann kann man für alle einfach entwickeln. Das ist nicht von heute auf morgen, das ist das Problem. Die meisten Leute würden es am liebsten heute schon haben, aber es ist eigentlich nur ein Versprechen für die Zukunft. Wie lange existiert SteamOS jetzt schon? 2 Jahre, 3 Jahre? Nee, 2 Jahre irgendwie so. Ja, irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. War das nicht gleichzeitig mit dem Controller rausgekommen oder der Ankündigung des Controllers? Ankündigung, ja, aber es war schon deutlich früher raus. Ist der eigentlich mittlerweile mal irgendwie günstiger geworden? Wie denn? Warum sollten Controller günstiger werden? Da hast du den Markt nicht verstanden. Ja, aber der ist doch einfach so unnötig teuer. So. Das Design ist auch unnötig. So doof. Ich mag physischen Widerstand bei Dingen. The fuck, ey. Weil natürlich jetzt doch bloß diese zwei Touchscreens, oder? Du hast zwei große Touchscreens. Zwei Trackboards, meine ich, war es. Also das gleiche, was die Notepads hatten. Notebooks meine ich. Du kannst den normal benutzen, warte mal, wo habe ich denn meinen? Ja, nee, der hat halt keine physischen Tasten. Der hat, also in den Dingern, der hat halt kein Steuerkreuz zum Beispiel, was du merkst, wie weit du reingedrückt hast oder so. Also du hast ein Steuerkreuz auf der linken Seite eingeritzt ins Plastik. Das heißt, du weißt genau, wo du deinen Finger langfährst, wenn du wirklich diese Steuerkreuzpräzision brauchst. Schmand, der sich da absetzt nach einem halben Jahr oder so. Ehrlich gesagt, wenn man einen Controller benutzen möchte für solche Games, wofür der eigentlich dann gedacht ist, dann, ja. Also nicht gedacht ist, dann ist das selber schuld, oder? Ich meine, ich nehme mir auch nicht mein Wii-Pad, obwohl es alle Tasten hat, und spiele dann darauf auf dem PC. Also ich rede jetzt von dem Wii-Mode, dem Ding. Es könnte theoretisch, man könnte es auch benutzen. Warum würde man es tun? Warum würdest du versuchen wollen, ein wirklich, sag ich mal, Beat'em Up oder sowas, ein Prügelspiel? Warum würdest du versuchen wollen, ein Prügelspiel auf diesem Digi-Kreuz mit dem Steam-Pad zu spielen? Klar würdest du das gar nicht damit machen. Dafür holst du dir ja vielleicht dann ein anderes Pad oder so. Oder spielst du auf einem anderen Medium. Ja, okay, welche Games würdest du dann damit spielen bloß? Da, wo du eine Maus prima benutzen kannst. Dann benutzt eine Maus. Aber ich habe nicht immer eine Maus an meiner Couch. Ich könnte es zwar machen, aber ich finde das Pad dann da komfortabler. Wieso? Ich könnte auf meiner Couch hocken und Civ spielen. Ganz bequem. Mit dem Pad. Könnte ich auch! Mit der Maus! Leute. Auf der Couch bringst du die Maus dann ja mit. Okay, dann, ja, wenn du das mit der Maus machen willst, wieso nicht, ne? Aber einfacher, präziser und nicht. Wie viel Euro kostet der? Christian, sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Oh. Warum musst du dir einen Grund dafür suchen, diesen Controller zu benutzen, wenn du ihn nicht benutzen willst? Ich habe ihn mir auch nicht geholt, aber wenn ich ihn hätte, würde ich ihn für die Sachen benutzen, wofür er gut benutzbar ist. Ich hatte die Hoffnung dafür, ich mochte einige der Sachen, die man gesehen hat, als das im Entwicklungsprozess war. Doch davon sind wir dann weggegangen und das Endprodukt ist einfach im Ansatz nicht das, was gedacht war. Und es ist eine so enge Nische von dem, wofür es sein soll, und dann trotzdem schlechter als die Alternative für den. Also, es ist einfach dieses so, Son, I am disappointed. Ja, Wolf, du kannst besser. Das erfüllt, was du Ansgar, hör auf, man sieht, dass du dich wickst. Ich warte nur, bis ihr fertig seid. Ich kann dir nichts hinzufügen, weil mich interessiert dieser Controller mal so richtig einen Scheiß. Also es ist noch weniger als Fußball und Fußball. Siehst du, er macht's richtig. Er will den Controller gar nicht haben. Nee, er zeigt bloß den Fehler des Controllers auf, dass der Everyman ihn nicht möchte. Ich brauche das Mausding hier, was man jetzt gerade nur hier in der Ecke sieht. Und eine Tastatur. So, ohne die kann ich nicht zocken. Weil nach PS2 bin ich einfach weg von Konsole. Das interessiert mich, Controller. Mein Controller ist der hier. Ich würde den ja immer noch gerne mal ausprobieren, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass dieser Controller weißt du, alle anderen Controller ablösen kann. Ja, hier, siehst du, genau Sven, den da. Weißt du, wie teuer 15 Euro gekostet. Und weißt du, wie teuer die neuen mit der neuen Xbox die Revised Controller werden? 55 bis 75. Ja, je nachdem, ob du die personalisieren willst mit super richtig hässlichen Farben und Mustern und viel. Yeah, wir wollen doch alle personalisieren. Ich hätte gerne Hot Pink und Braun. Ich hätte ehrlich gesagt den hier halbwegs im Stil unseres Knackpunkt Gaming Kanalbildes wirklich. So mit hier als ein Bohrer. Mikro noch und jener noch so ein. Da gibt's sogar einen Laden, der das macht. Der stellt dir customized Faceplates und so weiter, also die Controller-Sachen her. Ach, komm, ist doch ganz einfach mit dem Dremel da rein, dann hast du die Schlitze wie ein Mikro. Ja, yeah, richtig. Installier den noch einen kleinen Lüfter rein, dann kühle dir sogar die Hände. Ja, toll. Wasserkühlung, machst du einfach einen Schlauch rein. Ich fand schon Tastaturen, die irgendwie in letzter Zeit vorgestellt wurden, die irgendwie solche Hand, also die haben so einen kleinen Bewegungssensor irgendwie hier oben und dann so, ey, wenn du da drüber dann mit der Hand gehst, so ähnlich wie dieses Luftgebläse auf der Toilette oder so, weißt du, so, oh, da kommt da ein bisschen Luft aus dem... Ach so, das Luftgebläse, in das man seine Genitalien nicht stecken sollte. Richtig. Das klingt doof, aber auch irgendwie toll, weil du wirklich auf die High-Level-Gamer-Bereiche kommst und dann so, oh scheiße, ich hab keinen Grip mehr. Ja, muss Hände trocknen. Aber wenn ich die wegnehme, um zur Hose zu streichen, dann hab ich verloren. Ey, ganz ehrlich, wenn die dann so gut funktionieren, wie diese scheiß Handbläser, die letztens irgendwie auf dieser verkackten Burger King-Toilette waren oder so, wo du irgendwie, unscheinend, du könntest 20 Minuten so da drunter stehen und deine Hände werden nicht trocken. Ich weiß nicht, was für ein Ding die da irgendwie installiert haben. Und meine Hände wurden original schneller trocken, indem ich einfach den hier gemacht habe. So. Ja, das ist immer der Fall. Aber ich hätte lieber das... Der Trick ist, dass die Luft nicht trocken ist, die sie drauf pusten. Nein, darum geht's auch gar nicht. Aber das war so dieses Unscheiß. Ich hätte das Wasser wahrscheinlich schneller verdrängt von meiner Hand, wenn ich selber drauf gepustet hätte. Zweifel ich dran. Weißt du, nein, das bezweifelst du nicht. Du warst A, nicht auf dieser Toilette und B, hast du nicht diesen beschissenen... Ich kenne deine Lungenkapazität, nein. Sven, ja, ich höre dir zu. Hast du dich gerade gegen Burger King ausgesprochen? Im Internet? Ja. Im Internet? Ja. Pass auf, dass der King nicht nachher bei dir im Bett mitliegt, ne? Er wird das Letzte sein, was du siehst. Diese Folge wird euch präsentiert von richtig alten Memes, die keiner mehr kennt. Richtig alte Werbegags, Mann. Ach, du wachst auf mit einem Pferdefleischburger bei dir im Bett. Dieser Podcast wird euch präsentiert von McDonald's, dem besten Freund von Burger King und seinen Toiletten. Nein, wird er nicht. Aber bei uns um die Ecke haben wir das tolle Schild, wenn du aus McDonald's rausfährst, damit sie sich nicht wieder verfahren. Ein Kilometer in die Richtung des Burger King. Ist ja süß. Ja, die streiten sich so niedlich. Ich mochte das irgendwie. Ich find's super, wenn die sich irgendwie so geschmacksvoll dissen. Einfach nur so, also, oh, das ist cool irgendwie. Ja, die hatten ja irgendwie für den Weltfriedenstag in Amerika hatte Burger King vorgeschlagen, hey McDonald's, wie wär's damit? Wir machen einen Verbindungsburger. Wir machen Teile vom Whopper und Teile vom Big Mac und machen daraus einen leckeren neuen Burger und den verkaufen wir zum Weltfriedenstag. Wir nehmen also echten Salat und echtes Fleisch und verbinden es zu einem echten Burger. Es war irgendwie gute Whopper-Teile, dann noch mit der Big Mac-Soße, die richtig geil ist und sonst noch was. Aber... Also der Big Mac ist man eigentlich nur wegen der Soße. Ja, aber McDonald's sagte dann, nein. Und Burger King hat dann einfach das Rezept gepostet. Dass der eine Laden die jeweiligen Geheimnisse des anderen irgendwie bekommt. Weil wenn du dann... Warte mal, die Burger sollten in beiden Filialen ausgegeben werden. Ich weiß nicht mehr wie. Es war irgendwie ein paar Filialen, die dann das bloß haben sollten. Und die sollten das dann machen, bloß einen Tag. Dann muss ja, wenn dich gerade irgendwie den ganzen Tag oder so einer von McDonald's dann irgendwie in einer Burger King-Filiale abhängen will oder so, muss ja dann praktisch dann zum Beispiel die Big Mac-Soße ja mit rübergegeben werden. Es ist ja kein Problem. Die fertige Soße kannst du ja auch so wegliefern. Wir haben hier diesen Sack Burger King Big Mac Soße. Hier. Ja. Ich erinnere nur an Epic Mealtime, wie die da teilweise mit ganzen großen Cola-Bechern voll Big Mac Soße aus den Läden rausgegangen sind. Ja, ich hätte gerne ein Glas Big Mac Soße. Okay. Ja, flop. Bitteschön. Deswegen, und es ist so, Teenager arbeiten dort. Du kannst mir nicht sagen, dass der Konzern mit Konzernspionage nicht das Rezept rauskriegen könnte, um irgendwie ein Kino irgendwas zu klauen, indem die irgendwie einen Fuffi einem Teenager zustecken. Bring mir diesen Burger. Und du wirst reichlich belohnt werden. 1,20 Euro. Aber der Burger kostet 3,60 Euro. Halt die Schnauze, und jetzt bring mir diesen Burger. Und bring mir das Wechselgeld passend. Ach ja, und bring mir noch einen McFlurry. mit Smarties. Nein, nein, Laien. Nein, nein, mit deinem, mit deinem. Mit deinem, mit deinem. Ah. Ja. Habt ihr denn sonst Themen? Thema E3 aus dem System raus? Naja, ich glaube, ja. Spiele sind raus. Spiele sind out. Habt ihr denn sonst Themen? Nur was Leichtes, Obskures. Oh. Und zwar, erinnert ihr euch noch an 2015? Nö. Ja, war gestern. Es ist, kommt mir vor, als wäre es erst letztes Jahr gewesen. Nein, es gab diesen Trend, nachts im Kostüm durch die Gegend zu laufen. Was? Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas von mir gekriegt habt. Wo? Und, nein, nicht mal am Anfang. Okay, es war ein Trend für YouTube-Videos und so, zum Beispiel nachts um zwei irgendwie als Clown verkleidet Leute zu erschrecken. Diese Clown-Pranks und all so ein Getue. Es war ein Trend, Furry zu sein, Ansgar. Sag's ordentlich. Ja, genau. Das hat jetzt einer wieder erweckt. Nämlich in der englischen Stadt Chester, aber nicht als Clown verkleidet, sondern als Pestdoktor. Und ist dann als Pestdoktor durch die Straßen gegangen, was wohl die örtliche Zeitung mitbekommen hat, der Chester Chronicle. Die wurden nämlich überflutet mit Sichtungen dieser Person. Doc Chester! Wie zum Beispiel @ChanelStar86 auf Twitter dann zum Beispiel dann auch gepostet hatte, Bilder und so, die sie dann gemacht hatte. Und halt mit ihrer Mission, diesen Pestdoktor zu finden. Und der läuft doch wohl irgendwie rum und ist wohl so eine örtliche Kuriosität geworden dadurch. So. Ich finde das cool. Also, ja. Erschreckt er auch Leute oder läuft er einfach nur rum? Nee, der läuft einfach nur rum. Nee, das finde ich cool. Leute zu pranken mit Verkleidung ist immer ätzend, finde ich. Aber so richtig, so einfach mal stylisch zu einer Sehenswürdigkeit zu werden, das würde ich mir antun. Er bekämpft nicht mal Verbrechen? Noch nicht. Nee, es ist einfach nur ein Wie beschreiben Sie es als Ambient Prank? Also er läuft einfach nur rum und es ist ein Typ, der einen Grund sucht, sein teuer gekauftes Pestdoktor-Kostüm zu tragen. So ungefähr. Hey, ich habe mir das jetzt für $250 bei eBay gekauft. Ansgar, die nächste Korn, auf die ich dir tragen konnte. Ach, so lange, aber ich will jetzt schon. Ansgar, bist du der Chester Pestdoktor? Nein, Chester Pester. Das würde der Chester Pestdoktor auch sagen. Warte mal, irgendwie so einen Namen haben sie ihm, glaube ich, auch gegeben. Warte mal, ich suche das gerade nochmal in dem Text. Ich nenne ihn den Doc of Death. Ja, sie nennen ihn wirklich einfach nur The Chester Plague Doctor. Wow. Ja, der Chester Pest Doctor. Der Chester Pester wäre aber auch schön gewesen. Chester Pester. Der macht sich einfach einen Spaß daraus, nachts spazieren zu gehen und als Pestdoktor verkleidet. Ohne Leute zu erschrecken oder so. Der geht einfach nur rum. Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein sexueller Fetisch von dem ist. Das weiß man nicht. Das wäre aber, ich meine, wir haben 2016. Wir sind ja offen und aufgeschlossen. Außer in einigen LGBT-Communities. Wo das passiert, dass das. Ja, warte, warum bist du so sicher, dass es ein Kerl ist, Sven? Das ist Pestdoktor und so, das könnte auch eine Frau sein. Er sieht historisch akkurat aus. Und ich vermute mal, dadurch, dass. Bloß weil ein Doktor ist, kann das nicht eine Frau sein? Mhm. Nein. Ja. Es kann natürlich eine Frau sein, das weiß man nicht, das sieht man nicht. Ja, meine ich aber, sicher, dass. Na. Warte, wo war der nochmal? Chester. Und wie kann das problematisch sein, den zu finden heutzutage? Na, du musst eigentlich nur nachts in die Stadt raus, oder nicht? Und kannst Leute haben Handys. Es sollten Videos sein. Nur, dass ich den richtigen hab. Wie, dass du den richtigen hast? Das richtige Foto und so weiter, damit wir auch über selbe Foto sprechen. Egal, also ein Pestdoktor läuft rum und möchte EC-Auditore Medizin verkaufen. Riechsalz. Überhaupt. Also. Ja. So was von ein Dude. Ist interessant, aber wenn er ein Niveau hätte, würde er wenigstens sich als Spring-Heeled Jack verkaufen. Ach, was hast du denn gegen Pestdoktoren? Die sind so 2015, ne? 2000 late. Ha. Ja, nee, darum geht's ja nämlich, dass er das von 2015 zurückholt, quasi, nur halt mit einem anderen Kostüm. Du meinst 1815? Jedenfalls, das war das. Klingt interessant, aber. Gefunden habe ich den Artikel übrigens auf Atlas Obscura, einer Seite, deren Beiträge ungefähr so viel echten Nachrichtengehalt haben wie ein BuzzFeed-Post, aber sich halt mit coolen Dingen beschäftigen. Also ist es wahrscheinlich auch noch Bullshit. Oder Stonehenge oder irgendwelche Sachen aus Indochina und anderen Kulturen und so. Nicht so wie BuzzFeed, die nur Scheiße bringen. Hast du gerade schon wieder eine Zeitung beleidigt? Ansgar vertritt nicht die Meinung von Knackpunkt. Der Knackpunkt ist über euch freundlich zu allem. BuzzFeed ist ungefähr so, es ist glaube ich schlimm wie die Bild. Eine ernst mit und nur ohne Titten. Ansgar vertritt nicht die Meinung von Knackpunkt. Wir haben kein Problem mit dem Bild. Kollektiv beleidigt. Hast du das schon wieder getan? Fuck you, dude. Scheiß auf. So, aber dann können wir langsam zur Filmbesprechung kommen, oder? Ich weiß nicht, ob ich dieses Bild benutzen darf als Hintergrundbild, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ja, wir nehmen Marek, so wie immer. Wir setzen Marek per Photoshop in so eine Pestdoktor-Maske. Nee, wir alle stellen uns jetzt hin wie Marek und nehmen das dann als Bild. Sekunde, ich muss mal kurz mein Bild rausnehmen. So. Okay, viel Spaß, Leute. Viel Spaß. Ja, sonst gab's nicht irgendwie nichts Interessantes in dieser Woche. Nee, das war wirklich nicht gerade die geilste. Es hat geregnet. Und das war alles. Ja, und alle größeren News, die noch irgendwie nicht ganz ein bisschen mehr als eine Woche alt sind, sind unglaublich deprimierend. Ja, Briten und ja, und ja. Brexit und so. Müssen wir ja nicht. Deswegen, wir könnten ja zurückkommen, wenn Sven mal wieder zurückkommt. Naja, wir haben andere Themen, die wir immer noch anschlagen können, sind so Sachen wie Donald Trump oder so. Ja, den haben wir genug. Wir warten noch bis nächste Woche, der hoffentlich Hillary einfach umbringt. Nee, mach euch weiter. Ich bin gerade nur kurz eine Sekunde hier am Basteln. Jetzt wird mir deine Kamera. Jetzt seid ihr, habt ihr ja, weil er kurz am Basteln ist. Ja. Richtig, ich bin nur kurz am Basteln, oder? Ja, mach doch weiter jetzt. So, deshalb können wir ja zum anderen Punkt kommen. Lenke will ich einfach. Ich glaube, kommen wir einfach mal zu dem Film, den wir uns noch diese Woche angeschaut haben. Nämlich, hey, wir beim Knackpunkt schauen uns Filme an. Jede Woche ein, bis wir die 250 Besten der Welt angeschaut haben. Diese Woche mal dran. Aliens. So, erstmal so grobe Meinung. Wir hatten ja das unverschämte Glück. Wir haben ja das unverschämte Glück gehabt, direkt den Nachfolger zu würfeln auf der Liste. Ne? Ja. Vielleicht war das auch gecheatet, aber wenn gut ist. Ich muss sagen, das ist Bullshit. Ich war im letzten Podcast dabei und ich durfte nicht mitwählen. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Dann solltest du beim Wählen da geblieben sein. Ja, war ich doch. Ja, nee, wer während des Votums nicht da ist, ist halt rausgevotet. Ich habe Angelo gesagt, er soll für mich schon mal Nummer 1 mitwählen, weil ich rein zufällig gerade einen Anruf habe. Ich kann ja schlecht aufhören zu arbeiten. Ja, hat er nicht gesagt. Ach, Ausreden. So. Ich bleib dabei. Ich erkenne diese Liste ab sofort nicht mehr an. Spalter. Die Liste erkennt dich nicht mehr an. Spalter. Ja, und jetzt? Ja, verdammter Spalter. So, aber... Ich mochte den Film. Ich habe den, glaube ich, recht spät zum ersten Mal gesehen, aber ja, das all diese Penismonster und dass es schon mit einem Spruch, mit einer Vagina anfängt, ist sehr fallisch. Ansgar, wie standst du denn zum Film? Giga sei Dank. Oh Gott, ich habe ihn jetzt nur halb gesehen und an das bisschen, was ich mich noch erinnere... Gib das doch nicht zu! Ich fand ihn gut. Punkt. Oh, das hört sich echt so nach genau dem Gegenteil an. Marek. Ich meine, da wo Alien quasi so eins der frühen Top-Horror-Filme ist, ist Aliens einer der frühen Top-Sci-Fi-Action-Filme. Also ich finde, der hat so, ne, wir lassen den Horror ein bisschen weg und bringen da mal richtig schöne Action bei, hat er gut gemacht. Mir gefiel, dass die Alien... damit beenden, dass Ripley irgendwie eingefroren durch Hey. Luft sinkt. Ich wollte doch nicht von Leuten, die... Habt ihr doch letzte Woche schon besprochen. Ja und? Wir müssen ja nicht alle das letzte Folge gesehen haben. Die Alte durchs Weltall fliegt. Ich weiß nicht, was du willst gerade. Du darfst nicht spoilen, und dass sie überlebt hat. Halt damit, dass sie abholen, irgendwie geschätzt 50, 60 Jahre später. So, das ist eigentlich ziemlich cool, dass das storytechnisch quasi nahtlos ansetzt. Bei ihr, ja, aus ihrer Sicht. Ja, ich fand's auch gut, dass Schauspieler da waren und Text gesagt haben. Ist nicht fast jede Fortsetzung nahtlos an den Vorgängerfilm? Nein, das ist doch nicht Standard. Doch! Eigentlich schon. Das haben Fortsetzungen eigentlich an sich. Nein. Zurück in die Zukunft. Eins, zwei, drei. Das sind 6 Jahre oder so gewesen. Das ist doch nicht nahtlos. Das ist nur aus ihrer Sicht nahtlos. Ja, und so sind die meisten Filme aus der Sicht der Charaktere im Film nahtlos. Ja gut, es hat nicht jeder Film so, dass er direkt da anfängt, wo der andere aufgehört hat. Das stimmt. Ja, aber das tut er auch nicht, wenn er sagt, weil das 50 Jahre später ist. Also, aber erstmal, Sven, wie fandest du denn den Film? Nur für die Außenwelt, nee, Dudes. Ich fand ihn okay, allerdings ich fand den ersten immer noch deutlich besser. Aber ja, da geht's mir eh nicht. Der erste Alien ist ein bisschen was mehr Besonderes als so dann das Alien. Das ist so wie immer, dass der erste Film einfach mehr Eindruck hinterlässt. Ich mag Empire. Und das schon mehr so. Ich mag Kartoffeln und. Also Star Wars 5. Die erste Kartoffel hat bestimmt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, aber dann haben die mit der zweiten Kartoffel rausgefunden, wie man Pommes macht, und dann war das viel besser. Das ist ja auch was anderes. Ja, trotzdem besser. Pommes, Bacon. Ich finde den Film aber immer noch gut. Er hat immer noch halt, ich meine, auch diese ganzen 60, 70 Jahre später merkt man, dass er das ja, obwohl das ja, es gibt ja technologischen Fortschritt, ne, ein bisschen, den man im Film mitbekommt, aber es ist trotzdem alles immer noch dreckig und gritty und einfach so industrielle Sci-Fi. Das finde ich halt super. Jo. Also der Film fängt an, in dem Ripley, die... Ja, da, wo der andere aufhört. Ja. Wo der andere aufhört, wie die meisten Fortsetzungsfilme. Nein, tut nicht. Doch. So, also er setzt dort an. Oder, nein, aus deiner Defizit. Okay, dann fängt er nicht direkt dort an, weil er fängt einige Jahrzehnte später an. Ripley war nämlich in einer Rettungskapsel am Wegfliegen gewesen und wurde dann gefunden, aber erst einige Jahrzehnte später. Aufgelesen. 57, ja. Verantwortlich gemacht dafür, dass sie ihr Schiff kaputt gemacht hat, weil ein Monster sie angegriffen hat und die Crew getötet hat, was ja völlig unrealistisch und sonst was ist. Und das ist... Man muss es ja aus der Sicht der Konzerner sehen, ne? Da ist diese Mitarbeiterin, die einfach mal behauptet, was gesehen zu haben und deswegen einfach mal alles in die Luft gejagt hat. Das geht so nicht. Ja, die ist vor Gericht, alle Ehren weg, Rente weg, sonst was. Das war, glaube ich, irgendwie 42 Milliarden Dollar Unternehmen, was da war. Oder das Schiff irgendwie hat irgendwie so... Also das war wenn das sie Schiff die hat irgendwie Millionen ist, gekostet. Können die sich überhaupt erlauben, der Frau nicht zu glauben, was da passiert ist? Sie haben ja keine Beweise, das ist ja das Problem. Nur ihre Aussage. Das Einzige, was sie haben, ist die Aussage. So, also sie sagt ja, wir waren auf diesem Planeten. Ich würde in den Spoiler-Teil übergehen. Wir sind jetzt würde ich nämlich echt mal eingreifen und Ansgars Seite mal einfach. Wir sind in den ersten 5 Minuten des Films gerade, das ist nicht Spoiler. Ja, wie man es nimmt. Je nachdem, ob das vorherige gesehen wurde oder nicht. Wer bitte guckt erst einen Teil 2 eines Films? Okay, Spoiler für Teil 1. Ja, offensichtlich. Nee, wir schauen ja auch immer erst Teil 1. Weil wir eine ordentliche Regel haben und nicht wie Wilde sind, die einfach kreuz und quer Filme gucken, wie andere das wollen von uns. Jada. Behindert, ihr guckt Filme kreuz und quer. Hey, lass Goblins 2 schauen. Nein, wir müssen zuerst Goblins 1 sehen. Nein, wir müssen Goblins gar nicht gucken. Bloß nicht. Weil ich akzeptiere keine Liste, worauf ein Teil Goblins ist. So, aber... Sie ist halt richtig down, sonst was, keiner glaubt ihr. Und auf dem Planeten, wo scheinbar dieses Monster war und so, da sind jetzt auch in der Zwischenzeit Kolonisten hingekommen und die haben kein Problem. Also, das ist ja wohl wahnsinnig. Aber der eine Arsch, der eigentlich so wie ein halbwegs netter Kerl kommt, so, hey, guck doch mal dort rüber an den Koordinaten, die sie sagt. Vielleicht ist da ja was. Dann war da was. Und dann hat man nichts mehr gehört von der Kolonie für... graue Zeit und dann, du weißt schon, diesen Planeten, wo du sagtest, den wir zerbomben sollten, ja, da sind jetzt Leute verschwunden, möchtest du mitkommen und mal eben, gucken, was da los ist? Wir geben dir auch deine Lizenz wieder. Ja, und deinen Job und so, und bitte, weil du bist gerade ja bloß irgendwie ein armer Dockarbeiter und so, also bitte mit Sparkles und so. Okay, aber bloß, weil meine Tochter tot ist, schon ein Alter. Also, okay, an welchem Punkt wollen wir sagen, dass wir spoilern? Also, an dem Punkt, wo das Soldatenteam, das da mitkommt, ein absoluter Haufen Scheiße ist und alle sterben. Er lügt. Er lügt. Er lügt. Ja, er lügt. So. Aber halt jetzt Spoiler. Da kommen noch zwei Leute mehr mit. Richtig. Spoiler. Einer kann ich, Bishop kann ich stellen, weil er ein Android ist. Oh, Entschuldigung. Spoiler, was denn? Und das erfährt man sofort, nachdem man den Messertrick abgezogen hat. Oh, normalerweise schneide ich nicht. Wir sind jetzt in den Spoilern, das meine ich. Du sollst mal zuhören und nicht einfach bloß in deiner Impression dich zu tief reinfüllen. Ich weiß, dass wir in den Spoilern sind. Ja, dann beschwer dich nicht, dass wir über Spoiler reden. Wenn Spoiler sind, Spoiler. Aber Spoiler. So, Klappe halten, wir bleiben beim Thema. Heckspoiler sogar. Das ist ganz wichtig. Also, wird Ripley versucht angeheuert zu werden, von wegen so als Beratung mitzukommen und ein Auge mit drauf zu werfen. Ja. Möchte sie aber erst nicht. Aber dann zieht der Typ diese fiese Masche ab von wegen so, ey, du musst das machen, damit du mit diesem Thema abschließen kannst, weil ich weiß genau aus deinen medizinischen Berichten, dass du nicht durchschläfst und so. Und er hat recht. Nach einem Albtraum hat sie die Schnauze voll und meldet sich doch bei der Mission mitzumachen und trifft auf eine Ragtag-Bande von interessanten Marines. Muss man sich auch vorstellen, weil Marines in dem Zeitalter und in der Welt, das ist ja, wie sie mir zugegeben haben, der erste Planet, wo irgendwas halbwegs Entwickeltes an Alien oder so auftauchte. Das heißt, die meiste Zeit sind sie einfach echt bloß irgendein Ungeziefer oder sonst was am Jagen. Ja. Bezeichnen die ja auch, ist das eine Bughunt, die wir machen? Oder mal endlich was Richtiges? Und das scheint sich die Ausbildung ja richtig gelohnt zu haben. Irgendwie zu 12 oder so angetreten, ein oder zwei sind rausgekommen. Guter Schnitt, muss man ja mal sagen. Ja. Also. Dafür, dass sie noch nie auf so eine Sitzung getroffen sind, ne? Man merkt das Team, die kommen dorthin. Keine Sau auf dem. Also, die kommen dorthin zu der Station. Dort, ist halt dieser Umstrukturierungs-Terraform-Einheit am Arbeiten, aber keine Sau ist da. Und Basis ist wie verlassen. Und Schaden sind dort, aber Schäden so, als ob die bei der Verteidigung Tunnel gesprengt hätten oder sonst was. Und dann finden die ein Mädel. Ein gruseliges, verwildertes Mädel. Und Ripley, weil ihre eigene Tochter... Ja, und weil ihre Tochter weg ist von Ripley. Und so, und oh, die ist so süß, die ist so Tarzan-Mogli, ja. Die versuche ich mich drum zu kümmern. Und ihr kriegen die hin. Ja, hey, wer hätte es gedacht? Aliens waren hier. Beeindruckend, oder? Tja, rein zufällig natürlich. Hm? Wer hätte das erwartet? Und dann, hey, wir haben hier diese Peilsender, die alle Kolonisten getragen haben, damit man weiß, wo die sind oder so. Und die sind alle da auf einem Haufen. Da haben die eine Feier, oder? Da kann ja gar nichts Schlimmes sein, wo das ist. Naja, zugegebenermaßen, die hatten ja immer mehr Anzeichen gefunden, dass anscheinend doch irgendwas garantiert passiert ist, weil das, was Ripley ja erzählt hat von wegen so, Aliens, ne, die haben ja ätzendes Blut und da, wo es drauf ätzt, das, haben sie ja genug Spuren gefunden. Ja. Also sie haben zumindest akzeptiert, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Jo, also die machen sich auf den Weg dorthin. Und auf dem Weg dahin fällt Ripley was Interessantes auf, was scheinbar keinen der anderen trainierten Leuten so aufgefallen ist. So, wenn wir in der Nähe eines Reaktors rumballern, fliegt der vielleicht in die Luft? Oh, verdammt, sie hat recht. Hey Leute, keine explosive Munition. Aber, meine Waffen! Nope, alles einsammeln, aber alles in die eine Tüte packen. Keine Granaten, keine Explosivmunition. Ich hab hier noch! Aber nicht weiter sagen. Also, sagen wir einfach, es ging nicht sehr gut aus für die Soldaten. Moment, ab dem Punkt ist das da, wo ich den Film auch stoppen musste. Weil wir anfangen wollten. Bis dahin bin ich gekommen. Ja. Also ab da an zerbricht die ganze Situation, weil die Marines langsam aufgemischt werden und dann muss man schnell zurückziehen. Und dann ist der Anführer der Marines, was war das, ein Lieutenant, auch noch so ein richtiger Wischiwaschi-Typ, der nur Simulationen durchgemacht hat. Hey, der hatte einen anderen Drop. Ja, hatte eine Kampflandung mal mitgemacht. Eine andere. Ja. Der Typ kriegt erstmal einen schönen Shellshock und Ripley muss alles selber in die Hand nehmen und sie retten immerhin ein paar von den Marines da. Wayne Yutani, super. Geweckt. Und alles zerbricht in einen sehr, sehr gnadenlosen Verteidigungskampf. Ja, es ist richtig dramatisch, richtig schlimm, wie die Sachen, wie langsam das alles geht. Sehr actionreich. Ich meine, ein kleines bisschen Horror hat es noch, aber es ist mehr so diese Art Splatter-Horror, würde ich es nennen. Ja, also es ist nicht mehr so schrecklich. Es ist einfach nur grotesk. Also weniger psychologischer Horror. Und ich muss echt sagen, dass bei mir ist es so, psychologischer Horror kriegt mich 10.000 Mal so viel wie einfach bloß irgendwie Blut oder so. Ja, aber da gibt es nicht so viele Filme, bei denen das gut gelingt. Bei mir ist es auch psychologisch bin ich so ein Opfer davon, weil ich habe so einen scheiß Schiss von fucking The Ring, aber dann andere Sachen wie Saw oder so. Ach, ja, und Blut und mehr. Nach dem zweiten war das eh nichts Neues mehr. Ja, das ist das Schlimme. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum sie so viele Teile von dem Film gemacht haben. Aber über den Film reden wir auch gar nicht. Noch nicht. Nee. War der erste Saw auf der Liste? Werden wir sehen. Ich zweifle. Jedenfalls, sie müssen sich gegen Anstürme von Aliens verteidigen und währenddessen müssen sie versuchen, von dem Planeten wieder runterzukommen. Das Flugzeug, was sie hergebracht hat, ist dummerweise abgestürzt, weil Aliens, ne? Natürlich. Wer hat's erwartet? Irgendwie schaffen die es ja immer. Das Schlimmste ist ja, dass die meisten Sachen eigentlich nur aus Unfällen passieren, wo sie aus Versehen sich diese Aliens holen und nicht, weil die Aliens gezielt angreifen. Aber hey, was muss man für Filme nicht alles machen, ne? Hey, Weyland Yutani kommt nicht gerade wie die beste Firma der Welt vor. Und ich glaube, viel weiter sollten wir nicht gehen in der Geschichte. Das ist ja nicht nur, also die Marines sind ja eine eigene militärische Einheit, die sind nicht von Weyland Yutani. Das ist ja das Schlimme daran, das ist eine offizielle Militärpräsenz. Ach ja, ja. Die Leute sind gut ausgebildet. Weyland Yutani sind diese hier. Ja. Nur, dass ihr wisst, auf welcher Seite ich stehe. Sie bauen bessere Welten, ja. Scheiß Konzern. Ja, merkt man. Also, das Ganze so, ja. Der Film ist ein guter Actionfilm. Leben und Tod, viel mehr Tod als Leben, aber am Ende schaffen sie es ja doch noch zu entkommen. Und wie ich das bei Sven gesagt habe, ich liebe einfach die Gewehre, die haben. Erstmal das doofe, große, rote Digitalanzeigen, wie viel Muni du hast. An der Seite, wo du nicht drauf gucken kannst. Ja, wir müssen dem Gegner zeigen, wie viele Kugeln wir noch haben. Und das Geräusch der Waffen ist so toll. Das ist, glaube ich, eher für deine Teamkollegen, damit die sehen, hey, du hast nur noch 10 Kugeln, lad mal nach. Super freundlich. Hey, Oskar, du hast noch 10 Kugeln, lad mal nach. Oh, warte, ich muss gucken, wo ich hinschieße. Oskar, du hast noch 10 Kugeln. Und Tatsache, dass sie diese riesigen, klobigen Dinger rumschwingen und natürlich absolut gar keinen Rückstoß. Smart Guns, Mann. Smart Guns. Cool sind auch diese menschgroßen Maschinengewehre, die du extra so Hydraulikgürtel brauchst, um die Teile überhaupt tragen. Ja, Smart Guns. Das sind die Smart Guns. Das sind die Smart Guns? Ja, okay, die normalen Gewehre sind einfach nur Pulse Rifles. Also. Weil die Smart Guns zielen auf den Mittelpunkt der Masse. Deswegen sind sie auch gut gegen einige andere Gegner, die man nicht so leicht sehen kann. Jedenfalls, wenn man nach den Spielen geht. Naja. Aber es ist ja viele Aliens, da bringt auch die Masse an Waffen letztendlich nichts, ne? Ja, die hätte einfach mal ihre verdammten Sentries nachladen sollen, ein paar Mal draufhauen. Mensch, einfach nur. Sie hatten ja so viel Schrott rumliegen. Ja, die brauchten einen MacGyver. Ja, so. Und unterschwellige Team Fortress 2 Reference. Okay. Jedenfalls war das ein ziemlich, ziemlich tolles Action-Spektakel. Ganz bis zum Schluss. Und ich finde, der Film hat eigentlich seine ganze, den ganzen Plan gut durchgezogen. Erstmal Drama aufbauen, dann die Leute vorstellen und erst langsam in diesen ganzen Schrecken hineinlassen und merken, wie wenig vorbereitet sie sind und dann kämpfen sie auf Leben und Tod. Ein Punkt, den ich finde, der auch noch wichtig ist, was es absolut erfüllt hat, weil es ist ja ein Film aus den 80er Jahren. Der ist ja erstmal schon mal 7 Jahre später aufgenommen worden nach dem letzten Film. Überrascht, dass sie trotzdem noch sie gut und es aussieht, als ob es ohne Schnitt ist oder mit weniger. Aber einfach die Sache, es ist ein 80er-Jahre-Actionfilm. Du musst gute One-Liner haben. Arnold hat's vorgemacht, die machen es nach. Einfach bloß, get away from her, bitch! Die Line kennt doch jeder aus dem Film. Oder auch ein paar anderen wie, game over, man! Game over! Game over! Game over! Oder wie man aus South Park noch so kennt, they mostly come at night. Mostly. Mostly. Ja. Was ich auch super finde, ist, wie viel mehr Geld sie dann ja auch in die Requisiten gesteckt haben müssen dafür, weil sie haben ganz schön viele Sachen in die Luft gejagt. Es waren die 80er. Immer diese 1-Sekunden-Cuts, wo man sieht, dass auch mal ein Alien in die Luft jagt. Nicht zu lange drauf gucken lassen, damit Leute nicht merken, dass dieses eigentlich sehr, sehr, sehr, sehr schlecht aussehen, die Viecher. Aber nur kurz genug, dass es funktioniert und alles schon explodiert. Und weil ich das immer gerne mache, spoilere ich noch das Ende. Nein! Ich weiß es nicht mehr 100%, ich weiß nur, es beinhaltet Ripley. Okay, zukünftiger Christian, piepen ab jetzt. Und einen dieser geilen Heavy Loader, Power Loader, oder wie die heißen. Ich hab den, irgendwas mit Loader. Es ist cool. Guckt euch den Film bis zu Ende an. Nicht so wie ich. Ich hab mittendrin aufgehört, weil ich musste. Guckt euch einfach Community die erste Halloween-Folge oder die zweite? Oh Gott, das weiß ich nicht. Community, die Serie. Die redet von 2009, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Eine der an, wo die eine Feier haben und Troy ja das passende Kostüm hatte. Aber ich stimme Christian zu, schaut Community, ist eine sehr gute Sendung. Ja, vielleicht reden wir auch mal darüber. Aber Sven, hast du noch was zu sagen? Nö, spontan zum Film nicht mehr. Also außer gleich beim Rating vielleicht nur. Aber sonst so eigentlich nicht, ne. Film ansehen, ist ein prima Sci-Fi-Action-Flick. Also, ja. Also, und du bist... und ab da an kann man aufhören, was die reinen Alien-Filme angeht. Der dritte soll irgendwie einen guten Cut haben, der alles umgeschnitten hat und besser gemacht hat. Vielleicht. Trotzdem schrecklich. Und wenn du Frauen mit Glatzen magst, ist das ein heißer Film. So, aber trotzdem, Aliens sind wir noch und ich bin positiv dafür. Von dir war es ja auch ein gutes dazu. Also. Ja. Ich hatte ja beim letzten Knackpunkt ja gemeint, dass der zweite schrecklich war. Da habe ich mich vertan. Ich meinte eigentlich den dritten. Oh, ja, das wäre schlimm, wenn du den dann plötzlich so, oh, das ist doch scheiße, was soll das sein? Ich habe Horror erwartet, da war Action. Wie? Nein, Bullshit, raus. So, aber dann können wir auch langsam mal gucken bei der Liste. Habt ihr euch denn schon so Punkte rausgeguckt, wo ihr es denn einordnen wolltet? Ja, ja, mehr oder weniger habe ich da schon was. Es wird sehr schwer. Also ich habe schon einen. Das ist vernünftig zu stimmen. Ja, ich hab meinen. Und ihr beiden? Ja. Tja, Ansgar, fang du mal an, sobald du fertig bist. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Lass Marek mal anfangen. Ja, nee, du musst dich entschieden haben, bevor wir reden. Warum muss ich das entschieden haben? Nein, wir alle müssen uns entschieden haben, bevor wir anfangen zu reden. Weil sonst bist du beeinflusst von dem, was wir argumentieren. Lass dich nicht beeinflussen. Geh einfach nach Bauchgefühl, Mann. Ja, wähl Trump. Ganz bestimmt nicht. Wenn wir überhaupt wählen dürften, würde ich Trump nicht wählen. Und das empfehle ich auch niemandem. Wenn wir einmal einen Film erwischen, wo Trump erwähnt wird. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich entschieden, ich habe jetzt keine Nummern hier in der Liste. Ist nicht besser als Memories of Murder. Wirklich? 11 ist dein Platz. Oh. Memories of Murder fand ich immer noch besser. Und alle, die danach kamen, natürlich auch. Toy Story, Schein. Also die davor kommen, also alles über Memories of Murder. Welche Nummer auch immer das hat. Welche Nummer auch immer Memories of Murder 1, hat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also 11 möchtest du haben, weil es schlechter ist als Memories of Murder. Bei mir ist die neue 11. Okay, Marek, wo sollst du sein? Ich würde ihn hinter Terminator setzen. Also auf Platz 6, Stand by Me. Terminator ist aber noch der etwas bessere Actionfilm, finde ich. Ja. Sven! Ja, ich muss gerade mal zählen, warte ein. Sag einfach die Titel, ich habe die Liste hier besser. Für mich ist er die neue Nummer 9. Also ist er schlechter als Shining, besser als Toy Story. Mhm. Und ich muss mich, wie ich auch vorher das schon gesagt habe, meine Meinung hat sich nicht geändert, bei Marek anschließen. Es ist schlechter als Terminator, aber nur ganz wenig. Deshalb ist es bei mir auch die 6. Das heißt, wir haben dank der großzügigen übertriebenen Zahl von Ansgar unseren neuen Platz 8. Aliens. Verdrängt hat er. Verdrängt hat er The Shining. Ja, also 8 und 11 ist jetzt nicht so weit auseinander. Welchen hat er jetzt verdrängt? Weil ich habe die jetzt nicht nummeriert. The Shining. The Shining. Hm. Naja. Aliens. So, jetzt habe ich vergessen, das vorher festzusagen. Hat denn einer von Random Orc mal auf die Schnelle? Ich kann das sofort aufhaben. Weil wir brauchen ja einen neuen. Wir wollen wie viel würfeln? 250. Ja, ein W250. Wenn wir ja wieder einen Film erwischen, den wir schon hatten, gehen wir zum nächsten. Ich habe es. Du hast? Hey, ich wollte doch. Ich habe es schon. Ah. Ich habe eine Schnapszahl. Vordringer. Na gut. Dave. Warte. Okay. Ihr alle eine Zahl und ich würfel aus, wer von euch wir nehmen. Sehr gut. Okay, finde ich gut. Wir gehen mit Defenders. So, das heißt 1, 2 Ansgar, 3, 4 Marek, 5, 6 Sven. Oh yeah. 4 Marek, was haben wir denn? Ich habe eine 27. Oh, das ist schön gut hoch. Hoch angesiedelt. 27. Ja, den will ich nicht sehen. Oh, den habe ich noch nie gesehen. Leon, der Profi. Oh, so. Oh. Okay, können wir bitte sofort anschließen? Ich habe ihn nur schon 4-mal gesehen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe ihn noch nie gesehen, ihr Arschlöcher. Du wirst ihn mögen, er ist richtig gut. Ich habe den irgendwann mal vor Jahren einmal gesehen, hab nicht viel davon im Kopf behalten. Also jetzt mal bewusst ihn anzugucken, könnte nicht schaden. Ich hab meine ich irgendwie, es geht darum, wie Genre nur ein Killer ist und irgendwie ein Mädel aufnimmt und das ist, glaube ich, alles, was ich weiß. Und damit danke für die zusätzliche Zusammenfassung von Aliens und Leon der Profi. Hey. Aliens der Profi. Spoilerfrei. Spoilerfrei. Ich hab bloß was Popkultur, es könnte alles falsch sein. Du hast bestätigt, dass das irgendwie was ist. Nein. Doch. Nein, hab ich nicht mal wahrnehmen. Ich finde schon, wir sollten da zwei Filme draus machen. Aliens der Profi. Aliens der Profi. Nicht Leons, das Monster aus dem All. Ellen Ripley ist ein kleines Mädchen, das von einem Alien-Killer aufgenommen wird. Dann finde ich Leons doch besser. Ja, Leons. Das Monster aus dem All. Ja. Einfach mehr als einen Leon nehmen, ja. Und jetzt kann ich ja sagen, der Kiwi-Stachelbeer-Schnapp, den ich die ganze Zeit mir literweise reingezogen habe, es war einfach nur Eistee. Ich wusste es. Ja. Nicht beeindruckend. Weil du bist ein dreckiger Lügner. So, aber Mr. Herr dreckiger Lügner, wo muss man denn klicken, um dir ein paar Cents zu schenken? Man klickt auf dem eigenen Desktop oder in der Hotbar oder wo man sich das eingerichtet hat, auf den Browser und dann tippt man oben einen krackelcomics.com und dann findet man mich. Aber man muss natürlich Enter drücken. Man könnte auch einfach einen Link nehmen. Muss auch irgendwo rumliegen. Das spricht mich, wenn ich recht habe. So, Marek, ich überspringe dich einfach mal. Ja, mach ruhig. Ja, ich nehme an, bei dir hat sich ja nichts geändert. Und bei uns wieder mal Knackpunkt und Knackpunkt Gaming, Knackpunkt.net, der unterstrich Knackpunkt bei Twitter, alles mögliche, also kommt Leute, hört doch rein, like, share, subscribe, irgendwas. Muss doch irgendwie mal möglich sein, dass wir mehr kriegen, als die paar, die wir haben. Wollt ihr nicht unsere Freunde sein? Wollt ihr nicht mit uns nach Neogladbach ziehen? Wollt ihr nicht, dass wir berühmt werden und Gronkh oder Pete Smeets oder Obama bei uns im Knackpunkt reinkriegen? Nicht? Nein, wollen wir nicht. Komm, wäre das nicht das Geilste, wenn plötzlich Obama hier wäre? Oder Trump, der sich beschwert, nein, meine Hände sind größer? Also auch das Geilste. Wir haben ja jetzt alle schon größere Hände als er. Da muss er sich geschlagen geben. Wer weiß, vielleicht sind wir auch tatsächlich Originalgröße bloß so groß. Kann ja keiner wissen. Ist ja alles nur CGI bei den Greenscreens, die hier vertreten sind. Ja. Deswegen, hey, wollt ihr nicht vielleicht was Witziges haben? Macht hinter Sven doch einfach irgendwas anderes mit Greenscreen rein, da geht das gut. Ja, du bist ein bisschen zu pixelig dafür. Ja, das ist das Wichtige. Ah, ein Tyrannosaurus Rex! Ah. So, das war gerade das Wort. Er ist zu groß für das Bild, tut mir leid. So, er ist, der kleine Ausschnitt reicht da leider nicht. Ja, aber ich muss ja bloß der Kleine sein, weil dann kann man mich ja in ein größeres Bild reinpacken. Ich darf ja nur nicht die Wand berühren, sonst wird's scheiße. So, aber, naja, also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao! Ciao!